Lord, we thank you for your word. Herr, wir danken dir für dein Wort. Filled with your promises. Gefüllt von Verheißungen. That bless us now and forever. Die uns jetzt Segen geben und auch in alle Ewigkeit. We ask you to use your word. Wir bitten dich, dass du dein Wort verwendest, um zu unseren Herzen heute Abend zu sprechen. We ask this in Jesus name. Das bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, Hebrews 11. Let's move to the next verse. Wir gehen im Hebräer 11 zum nächsten Vers. We continue with our study of Hebrews 11. Wir fahren fort da in unserem Studium von Hebräer 11. And we find ourselves in verse 22. Wir sind da im Vers 22. By faith, Joseph, when he was dying, made mention of the exodus of the sons of Israel and gave order concerning his bones. Durch Glauben gedachte Josef sterbend des Auszugs der Söhne Israels und traf Anordnung wegen seiner Gebeine. Let's read it one more time. By faith Joseph, when he was dying, made mention of the exodus of the sons of Israel and gave orders concerning his bones. Wir lesen es nochmal. Durch Glauben gedachte Josef sterbend des Auszugs der Söhne Israels und traf Anordnung wegen seiner Gebeine. Okay, Genesis chapter 50. Nun 1. Mose 50. It's a funny verse, isn't it? Es ist ein lustiger Vers, nicht wahr? Gave orders concerning his bones. Also Anordnungen betreffend seine Gebeine. Okay. Now let's look at Genesis chapter 50, starting with verse 22. Wir fangen im 1. Mose 50 beim Vers 22. For those who don't know who Joseph was, he was one of the sons of Jacob. Für diejenigen, die nicht wissen, wer Josef war, er war einer der Söhne von Jakob. And he was the son that was, or the brother that was sold into Egypt into slavery. Er war derjenige unter den Brüdern, die in die Sklaverei nach Ägypten verkauft wurden. And then eventually he brought his whole family over. Und schließlich hat er dann seine ganze Familie dorthin gebracht. And now they're living in the land of Egypt. Und nun leben sie im Lande Ägypten. Jacob was also living there for a number of years. Auch Jakob lebte dort noch einige Jahre. And Jacob dies. Dann stirbt der Jakob. Now it's 51 years later. Nun 51 Jahre danach. Verse 22. Now Joseph stayed in Egypt, he and his father's household, and Joseph lived 110 years. Und Josef blieb in Ägypten, er und das Haus seines Vaters. Und Josef lebte 110 Jahre. Joseph saw the third generation of Ephraim's sons. Und Josef sah von Ephraim Söhne der dritten Generation. That means he saw Ephraim's great-grandchildren. Das heißt also, dass er die Urenkelkinder von dem Ephraim sah. Right? Wow. Also the sons of Machir, the sons of Manasseh, were born on Joseph's knees. Auch die Söhne Machirs, des Sohnes Manasses, wurden auf die Knie Josefs geboren. Now verse 24. Joseph said to his brothers. Nun Vers 24. Und Josef sagte zu seinen Brüdern. We don't know if all 11 were still living. Maybe it was just Benjamin and one or two others. Also wir wissen nicht, ob alle 11 da noch am Leben waren, aber vielleicht war es auch nur der Benjamin und ein, zwei andere noch. I am about to die. Ich sterbe nun. But God will surely take care of you. Gott aber wird euch heimsuchen. And bring you up from this land to the land which he promised on oath to Abraham, to Isaac and to Jacob. Und euch aus diesem Land hinaufführen in das Land, das er Abraham, Isaac und Jakob zugeschworen hat. Then Joseph made the sons of Israel swear. Und Josef ließ die Söhne Israels schwören. Saying, God will surely take care of you and you shall carry my bones up from here. Und sprach, hat Gott euch dann heimgesucht, dann führt meine Gebeine von hier hinauf. So Joseph died at the age of 110. Und Josef starb 110 Jahre alt. Years, and he was embalmed and placed in a coffin in Egypt. Und sie balsamierten ihn ein und man legte ihn in einen Sarg in Ägypten. Kind of unusual, isn't it? Etwas ungewohnt, nicht wahr? Can you put me a little higher in the monitor? This mic sounds funny to me. Kind of an unusual story. Eine etwas ungewöhnliche Geschichte. He's about to die. Ja, er liegt da, oder er steht vor dem Tode. And he says, I want you to swear to me. Und er sagt zu ihnen, ich möchte, dass ihr schwört. That you will carry my bones with you from here back to the promised land. Dass ihr meine Gebeine mit euch dann mitnehmt von hier bis ins verheißene Land. Why? Warum? Why would he ask them to do this? Warum hatte sie das gebeten? It would be about some 350 years later. Weil es war dann so circa 350 Jahre später. 300 years later that the Exodus would take place. 300 Jahre danach hat dann dieser Auszug aus Ägypten stattgefunden. It was prophesied by the Lord to Abraham, or spoken to the Lord to Abraham. Das wurde vom Herrn dem Abraham geweissagt. That his people, nämlich dass sein Volk, would be in bondage for many years. Can I change the mics? Für lange Zeit dann in Knechtschaft sein würde. Thank you. That's better. Okay, where were we? Now I'm all confused. Wrestling with a microphone. Prophesied by the Lord to Abraham. Okay. Okay, just wait right there. Okay. Did you hear any of that? Was my microphone working at all? Out there, but in here it was dead. Okay. Okay, Genesis chapter 15. Also wir gehen zu 1. Mose 15. Verse 13. Vers 13. God said to Abraham, "Know for certain that your descendants will be strangers in a land that is not theirs." Und er sprach zu Abraham, ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört. Where they will be enslaved and oppressed for 400 years. Und sie werden ihnen dienen und man wird sie unterdrücken 400 Jahre lang. And then the story of Joseph happens. Und dann spielt sich diese ganze Geschichte von Josef ab. He's sold into Egypt. The whole family comes. Er wird verkauft nach Ägypten und die ganze Familie kommt dann nach. Joseph is there. Josef ist dort. He has suffered. He's been in prison. Er war da im Gefängnis und hat dabei gelitten. God turns the whole thing around. Und Gott dreht das Ganze dann um. And now he's on his deathbed. Und nun liegt er da auf seinem Sterbebett. And he says, "Surely God will take care of you." Und er sagt, ganz sicherlich wird sich Gott um euch kümmern. But swear to me one thing. Aber schwört mir eine Sache. What is it? Was? Swear to me that you take my bones with you. Schwört mir, dass ihr meine Gebeine mit euch mitnehmen werdet. When you leave Egypt, take my bones with you. Wenn ihr Ägypten verlassen werdet, dann nehmt meine Gebeine mit. Now that's kind of strange. I mean, why do you really care about your bones? Es ist etwas seltsam, nicht wahr? Weil warum kümmerst du dich um deine Gebeine? I mean, we could just take your body right up there now and bury it with Jacob if that makes you feel better. Ich meine, wir könnten deinen Leib ja jetzt nehmen und mit Jakob gleichzeitig da begraben. No, leave my bones here. Nein, lass die Gebeine hier. I want to be buried in Egypt. Ich möchte in Ägypten begraben werden. But when you leave, aber wenn ihr dann wegzieht, take my bones with you. Dann nehmt meine Gebeine mit. Those bones were a testimony. Und diese Gebeine waren ein Zeugnis. Of a man who trusted what God said. Ein Zeugnis für einen Mann, der vertraute auf das, was Gott gesagt hat. Now again, faith means this. Nochmals, Glaube bedeutet Folgendes. Trusting what God says. Auf das zu vertrauen, was Gott sagt. It doesn't mean just trusting. Das heißt nicht bloß nur vertrauen. And just wishing. Und sich dann wünschen. But it's trusting what God says. Sondern es bedeutet zu vertrauen auf das, was Gott I sagt. Can trust what I say. Ich kann auf das vertrauen, was ich sage. Then I have faith in myself. Dann glaube ich an mich selbst. But biblical faith, aber biblischer Glaube, faith in God means to trust what God says. Nämlich an Gott zu glauben, das bedeutet, auf das zu vertrauen, was er sagt. And he reiterates the promise to Abraham. Und er wiederholt diese Verheißung nochmals. An Abraham gerichtet. And in light of the promise to Abraham, und im Lichte dieser Verheißung an Abraham, which God had sealed with an oath, und das hat ja Gott bestätigt mit diesem Schwur. And we read that in Hebrews chapter 6. Wir lesen das in Hebräer 6. Where God sealed the promise with an oath. Gott hat diese Verheißung mit einem Schwur besiegelt. Because God cannot swear by anyone higher. Gott kann ja nicht schwören bei jemand, der noch höher wäre. So he swears by himself. Er schwört bei sich selbst. And so that we would be absolutely sure. Und damit wir ihm absolut sicher wären. And have a strong confidence. Dass wir eine große Zuversicht haben. God promised. Gott hat verheißen. That the promises are good. Dass diese Verheißungen gut sind. I promise you that my promises are good. Ich verheiße euch, dass diese Verheißungen gut sind. I hope that makes you feel even more secure. Ich hoffe, dass euch das noch sicherer sein lässt. Joseph was a man who experienced difficulty. Der Josef hat wirklich Schwierigkeiten erlebt. I mean, he was sold into slavery. Er wurde in die Sklaverei verkauft. He never thought he'd see his family again. Er hat sich gedacht, ich sehe meine Familie niemals mehr wieder. A slave. Ein Sklave. And then lied about. Und dann noch Lüge. Mistreated. Er wurde schlecht behandelt. And then God raised him up to glory. Und dann hat ihn Gott hoch erhoben in die Herrlichkeit. When you leave, you take my bones with you. Wenn ihr weggeht, dann nehmt meine Gebeine mit euch. Why? Warum? Because it would be a few hundred, if not 300 years or more later. Weil das wird erst in ein paar hundert Jahren, nämlich mehr als 300 Jahre später that sein. God would take them out, dass Gott sie da hinausführen würde. Egypt back to the promised land. Hinaus aus Ägypten hinein in das verheißene and Land. To go through this time, they would need that testimony. Und um in dieser Zeit durchzugehen, da würden sie dieses Zeugnis brauchen. All that God had done for Joseph, all das, was Gott für Josef getan hat, was to be a security that God would continue to care for them. Das war es, dass er eine Sicherheit wäre, um für sie dann da zu sein. Now if we look at Hebrews chapter 13, wenn wir in Hebräer 13 nachlesen, we read something interesting here in verse 7. Dann lesen wir was Interessantes im Vers 7. Remember those who led you. Gedenket eurer Führer. Hebrews 13:7. Hebräer 13:7. Remember those who led you. Gedenkt eurer Führer. Those bones und diese Gebeine were there so that Israel would not forget. Die waren dazu da, damit Israel nicht vergessen würde. Moses took the bones with him. Mose hat diese Knochen mit sich selbst Exodus mitgenommen. Exodus 13 it says and Moses took Joseph's bones. In 2. Mose 13 heißt es, Mose nahm diese Knochen mit. Don't forget the bones. Vergiss diese Gebeine nicht. Go get the bones. We're about to leave. Holt diese Gebeine, wir werden abziehen hier. Get Joseph's bones. Holt die Gebeine von Josef. We swore to him from generation to generation. Wir haben ihm das geschworen vor Generationen schon. That we would bring his bones. Dass wir seine Gebeine mitnehmen. Son, I'm about to die. Ich werde jetzt sterben, mein Sohn. And it's about 150 years after Joseph. Und es ist nun 150 Jahre, nachdem Make der Josef gelebt sure hat. You take his bones. Bitte achtet darauf, dass ihr seine Gebeine mitnehmt. Son, my father told me 50 years ago not to forget, and we won't forget. Take Joseph's bones. Sohn, mein Vater hat mir gesagt, dass wir vor 50 Jahren hat er mir das gesagt, dass wir nicht vergessen sollen, dass die Gebeine von generation to generation, take Joseph's bones. Und das wurde von einer Generation zur nächsten weitergereicht. Nehmt die Gebeine von Don't Josef forget mit. The bones. Vergesst die Knochen nicht. And here's Moses. Get the bones. Und da ist nun der Mose. Hol diese We've Knochen. Been saying this for generation. Now get the bones. Wir haben das Generationen über Generationen weitergegeben. Nun holt diese Knochen. Wow! The bones. Of Joseph. Die Knochen von Josef. Take them all. Nehmt sie alle. Take the bones carefully. Nehmt diese Gebeine ganz sorgfältig. And they took them out probably and put them in some kind of a carrying casket. Und sie nahmen das heraus und legten das vielleicht in irgendeinen Korb. Hundreds of years later. Hunderte Jahre danach. The bones of Joseph. Die Gebeine von Josef. Being carried as a testimony. Sie werden getragen hier als Zeugnis. That God would bring them back. Dass nämlich Gott sie zurückführen würde. A testimony. Ein Zeugnis. And now let's read in Hebrews chapter 13 again. Und lesen wir nochmals im Hebräer 13. Remember those who led you. Gedenkt eurer Führer. Don't forget Joseph. Vergesst den Josef. Don't forget all that God did in his life. Vergesst all das nicht, was Gott in seinem Leben gewirkt Let's hat. Not get lost here in Egypt. Wir wollen uns hier nicht verlieren in Ägypten. Which speaks of the world. Das ist ein Bild für die Welt. We're only here for a short time. Don't get comfortable. Wir sind nur eine kurze Zeit hier. Macht euch nicht zu bequem. Ephesians chapter 2 verse 19. Epheser 2:19. Says we are pilgrims and strangers in this world. Da heißt es, wir sind Pilger und wir sind Fremdlinge in dieser Welt. This world is not our home. Diese Welt ist nicht unser Zuhause. We are citizens of another country. Wir sind Bürger eines anderen Landes. Don't forget the bones. Vergesst die Knochen nicht. We're getting out of here. Wir wollen hier weg. Eventually, it doesn't matter how long it takes. Wir werden hier schließlich einmal weggehen. Und es ist ganz gleich, wie lange es da dauern Don't get wird. Too comfortable. Aber macht es euch nicht zu bequem. Because we're going to the promised land. Weil wir ziehen in das verheißene Land. Remember those who led you. Erinnert euch an eure Führer. Speaking of the people who had died. Da ist die Rede von denen, die schon gestorben sind. Speaks of us. Da ist die Rede von uns. Speaks of me. Spricht von mir. Of the elders. Von den Ältesten. One day we're just going to be a picture on the wall. Eines Tages werden wir nur noch ein Bild sein auf der Wand. Hopefully at least a video in the video, video machine. Hoffentlich vielleicht ein Video oder so irgendwas. But don't forget our bones. Aber vergesst nicht unsere Knochen. Take our bones with you. Nehmt unsere Knochen mit euch mit. This is what we'll be saying to the kids. Das werden wir den Kleinen sagen. Don't forget all that God did. Vergesst nicht all das, was Gott gemacht hat. Don't forget from where we came from. Vergesst nicht, woher wir gekommen waren. Don't forget the miracles. Vergesst diese Wunder nicht. Don't forget that so many of us were unsaved. Und vergesst nicht, dass so viele von uns unerrettet waren. So many of us were just lost in the wilderness of Christianity. So viele waren von uns verloren in dieser Wildnis der Christenheit. Don't forget how God called us together. Vergesst nicht, dass Gott uns so zusammengerufen hat. Don't forget the days when we were just in the basement. Und vergesst nicht die Tage, wo wir da unten in diesem Keller waren. When we were just a little group in a house. Wo wir bloß eine kleine Gruppe waren in einem Haus. When we had no kindergarten. Als wir noch keinen Kindergarten hatten. Don't forget the days before the building. Vergesst diese Tage nicht vor diesem Gebäude. And then the building. Und dann dieses Gebäude. And then the new building. Und dann das neue Gebäude. Don't forget the new building. Vergesst das neue Gebäude nicht. That's coming yet. Das kommt erst. A bigger building. Ein noch größeres Gebäude. Where we can sit 600-700 people in service at one time. Wo wir gleichzeitig mit 600-700 Leuten einen Gottesdienst haben Huge können. Huge concerts. Ganz riesige Konzerte geben können. All kinds of things for the kids. Und alle möglichen Dinge für die Jugendlichen. Soccer fields. All that stuff still coming. Dass wir Fußballfelder haben. Das wird alles noch kommen. By faith. Im Glauben. Right? God says He'll meet all of our needs. Es heißt hier, Gott trifft alle unsere Nöte. The Lord is my shepherd, I'll never lack a thing. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Well, at the moment we lack a soccer field for our kids. Nun, jetzt brauchen wir eigentlich ein Fußballfeld für unsere Jugendlichen. So the Lord says we won't lack anything. Und der Herr sagt, es wird uns an nichts mangeln. By faith. Okay, im we Glauben. Believe it. Im Glauben wollen wir a das school annehmen. For our kids. Eine Schule für unsere Bigger Jugendlichen. Place to meet. Einen größeren Platz zur Versammlung. A wonderful facility. Einen wunderschönen Ort. 4-5 times the size of this place. 4-5 mal so groß wie hier. In the future. It's coming. In der Zukunft. Es wird geschehen. Remember those who led you. Erinnert euch an eure Führer. Look on the wall. You see that picture? Schau doch mal da auf die Wand. Siehst du see dieses that Foto? Old man there? Siehst du diesen alten Mann dort? The guy with no hair with the gray beard? Der ohne Haare und mit dem grauen Bart. Yeah. I remember him. Ja, ich erinnere mich an ihn. I was just a little boy back then. Ich war damals noch ein kleiner Junge. When he was preaching, he had hair back then. Als er da predigte, damals hatte er noch Haare. I remember when my mom brought me to church. I must have been 6 or 7 years old. Ich erinnere mich, als mich meine Mutter damals zur Gemeinde mitbrachte, da war ich so 6, 7 Jahre alt. I remember those days. Ich erinnere mich an diese remember Tage. Remember those who led you. Erinnere dich an die, die euch geleitet haben. Who spoke the word of God to you. Diejenigen, die das Wort Gottes zu euch geredet who haben. Who spoke the word of God to you. Die das Wort Gottes zu euch geredet haben. What a privilege to speak God's word. Was für ein Vorrecht, das Wort Gottes auszusprechen. Remember the ones who spoke His word to you. Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Remember the Sunday school teachers who spoke God's word to you. Erinnert euch an die Sonntagsschullehrer, die euch das Wort Gottes mitgeteilt haben. Remember the Bible study leader who spoke God's word to you. Erinnert euch an den Leiter der Bibelrunde, der das Wort Gottes zu euch gesprochen hat. Remember the outreach leader who gave devotionals from God's word. Erinnert euch an den Leiter des Evangelisierens, der dieses Wort Gottes euch Remember mitgeteilt hat. The youth pastor who spoke God's word to you. Erinnert euch an den Jugendpastor, der das Wort Gottes zu euch gesprochen Remember hat. Remember the women's meetings. Erinnert euch an die Frauentreffen. When God's word was spoken to you. Als das Wort Gottes euch mitgeteilt wurde. The prayer meetings. Die Gebetstreffen. Awesome. Erstaunlich. What a wonderful thing. Was für eine wunderbare Sache. To be someone who speaks God's word to someone else. Jemand zu sein, der das Wort Gottes jemand anderen mitteilt. And we speak it in two ways. Und wir sprechen das Wort Gottes auf zweierlei Weise aus. Number one, we speak it through what we do. Punkt 1, wir sprechen es aus durch das, was wir tun. And this is Acts chapter 1, verse 1. Und das steht in Apostelgeschichte 1:1. The account of this is Luke 1:1, sorry. Entschuldigung, Lukas 1:1. One moment. All that Jesus began to do, right? Acts 1:1. No, Luke. Acts. No, Acts 1:1, you're right. The first account I composed Theophilus about Right. Speaking about Luke in Acts 1:1. Also es ist die Rede hier vom Lukas, der in der Apostelgeschichte 1:1 sagt. All that Jesus began to do and teach. Es wird berichtet von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren. To do and teach. Zu tun und zu lehren. I communicate God's word. Ich kommuniziere das Wort Gottes through what I do. Durch das, was ich tue. We are the light of the world. Wir sind das Licht der Welt. In Matthew 5:16. In Matthäus 5:16. Let your good works shine. Lass deine guten Werke scheinen. Teach God's word through what you do. Und lehre das Wort Gottes durch das, was du tust. And then teach what you do. Und dann lehre das, was du tust, through what you say. Durch das, was du sagst. Amazing, huh? Erstaunlich, nicht Remember wahr? Those who spoke the word to you. Gedenket an eure Führer, die das Wort Gottes For zu those euch geredet who teach haben. In the Sunday school. Für diejenigen, die in der Sonntagsschule unterrichten. When we're long gone. Wenn wir schon lange weg sein werden. Those kids are going to carry your bones. Werden diese Kinder deine Knochen mitnehmen. In their heart. In ihrem Herzen. What you did and what you said. Was du gemacht hast und was du geredet hast. And your life with God. Und dein Leben mit Gott. And your testimony with the Lord. Und dein Zeugnis mit dem Herrn. Will be carried in their hearts. Wird in deren Herzen sein. As a testimony to them. Und zwar als Zeugnis für sie. All that God wants to do in their lives. Alles, was Gott in deren Leben tun möchte. Isn't that amazing? Ist das nicht erstaunlich? What a privilege we have now. Was wir jetzt für ein Vorrecht haben. In the circumstances that we are. In diesen Umständen, in denen wir uns jetzt befinden. To have a testimony. Nämlich ein Zeugnis zu haben. And there's no way to have a testimony. Und es gibt keine Möglichkeit, ein Zeugnis zu leben. Unless there's tribulation. Ohne dass es auch Trübsal gibt. See, because tribulation. Works patience. Weil Trübsal bewirkt Geduld. Romans chapter 5 verse 3. Römer 5:3. Tribulation again, any situation beyond my capacity. Also Trübsal nochmals, das bedeutet jede Situation, die mein Vermögen übersteigt. This works patience. Das bewirkt das Ausharren. Which means I have no choice but to trust God. Und das bedeutet, ich habe gar keine andere Wahl, als Gott zu vertrauen. That's what tribulation produces. Das ist es, was die Trübsal hervorbringt. I have to trust what God says. Ich muss auf das vertrauen, was no Gott choice. Sagt. Ich habe keine andere Wahl. I'm going down, Lord. Ich gehe unter, Herr. Lord, we perish. Herr, wir gehen unter. But wait a minute, the Lord said we're going to the other side. Aber Moment mal, der Herr hat doch gesagt, wir fahren hinüber ans andere Ufer. But Peter forgot what the Lord said. Aber Petrus hatte vergessen, was der Herr sagte. If the Lord says we go to the other side. Wenn der Herr sagt, dass wir auf das andere Ufer hinüberfahren. It doesn't matter if there's a whole fleet of military ships out there. Dann macht es nichts, auch wenn da draußen eine Flotte von Militärschiffen steht. Who say you're not going anywhere? Und die sagen und ihr kommt da keinen Schritt mehr weiter. If the Lord says we go to the other side, we go to the other side. Wenn der Herr sagt, wir fahren ans andere Ufer, dann fahren wir ans andere Ufer. Be careful how you hear. Seid achtsam mit dem, was ihr hört. Peter was a little bit. What's the word? Sloppy in his hearing. Also der Petrus, er war ein wenig nachlässig beim Hören. That's why he yelled out in the boat, Lord, we perish! Deshalb hat er ausgerufen in diesem Boot, Herr, wir gehen unter. Not trusting what I said, huh, Peter? Du vertraust nicht auf das, was ich gesagt habe, Petrus, say? Oder? I said we're going to the other side. Nun, was hast du gesagt? Ich habe gesagt, wir fahren auf das andere Ufer. It doesn't matter if there's an earthquake. Das heißt, es ist ganz gleich, ob da ein Erdbeben Tornadoes. Oder Tornados. Hurricanes. Oder ein Hurrikan. If I say we're going to the other side, we go to the other side. Wenn ich sage, wir fahren dort hinüber, dann fahren wir dort hinüber. Trusting his word. Auf sein Wort vertrauen. Tribulation brings about patience. Trübsal bewirkt Ausharren. Because in tribulation I can't trust myself anymore. Weil in einer Trübsalzeit, da kann ich nicht mehr auf mich selbst vertrauen. Trusting my money, but it ran out. Ich habe auf mein Geld vertraut, aber sie ist mir ausgegangen. I was trusting my wife, but she left. Ich habe auf meine Frau vertraut, aber sie ist weg. I was trusting in my father, but he died. Und ich habe auf meinen Vater vertraut, aber er starb. I was trusting in my boss, but he's in prison. Ich habe vertraut auf meinen Arbeitgeber, aber er ist jetzt im Gefängnis. I was trusting in my BMW, but I smashed it. I smashed my BMW. Ich habe meinen BMW zerstört. I was trusting in my looks, but I got old. Ich habe auf mein Aussehen vertraut, aber ich bin dann älter geworden. Tribulation. Trübsal. Tribulation. I can't trust myself anymore. I can't trust in natural things. Ich kann dann nicht mehr länger auf mich selbst vertrauen. Works patience. Das bewirkt Ausharren. No choice now but to trust God. Ich habe keine Wahl mehr, jetzt als Gott zu vertrauen. And trusting God produces what? Und Gott zu vertrauen erzeugt was? In the King James experience. In der King James Version steht die Erfahrung oder? It's perfect because it's experiencing God's character. Und das ist perfekt, weil es bedeutet, den Charakter Gottes zu erfahren. This is what happened with Joseph. Und das ist bei Josef passiert. Joseph's life was a testimony. Das Leben von Josef war ein Zeugnis. Of God's faithfulness in tribulation. Von der Treue Gottes in einer Trübsalzeit. And in these next coming hundreds of years. Und in den folgenden hunderten Jahren, die noch kommen werden. When Israel would be slaves in Egypt. Als dann Israel im Sklaven waren, die Israeliten and in when Ägypten. Our children go through things, und wenn unsere Kinder Dinge durchmachen and werden, the coming generations will go through things, und wenn die kommenden Generationen Dinge durchmachen werden, they need to look back at us, dann müssen sie zurückschauen auf uns. And we need to have a testimony, und wir müssen ein Zeugnis hier of haben, what God did when we could do nothing. Und zwar von dem, was Gott gemacht hat, als wir nichts mehr tun konnten. But let's back up now. Now I'm in the city. In the situation where I can do nothing. Nun, wir wollen das nochmal zusammenfassen. Jetzt, wir sind jetzt in der Situation, wo wir nichts Maybe, tun können. Right now. Vielleicht bin ich jetzt Maybe in einer right Situation. Tonight in some area. Vielleicht bin ich jetzt in einem Bereich heute Abend, wo ich nichts mehr tun kann. I'm sure all of us in at least 2-3 areas are in that situation. Ich bin mir sicher, fast jeder von uns hier ist in 2-3 Bereichen in solch But einer again, Situation. Romans 8:28. Aber nochmals, Römer 8:28. All things are working to the good. Alle Dinge wirken zum Guten zusammen. For those who love God, all things. Für diejenigen, die Gott lieben. So we can trust him right now. Also können wir ihm jetzt vertrauen. And commit it to the Lord. Wir können das dem Herrn übergeben. And become like Joseph in the coming years. Und wir können wieder Josef werden in den kommenden Jahren. And as we get older, und wenn wir älter werden, we look back, dann schauen wir zurück. And we think, I would have never believed it naturally. Und wir denken uns, ich hätte damals niemals da vertraut. I would have never went that way naturally. Also in diesen Weg wäre ich niemals gegangen in meiner natürlichen Gesinnung. But tribulation took me there. Aber die Trübsal, die hat mich dorthin gebracht. My circumstances took me there. Meine Umstände haben mich dorthin geführt. It was beyond my ability. Das war weit über mein Vermögen. But as I look back, aber wenn ich jetzt zurückblicke, look at the faithfulness of God. Schau dir die Treue Gottes an. And you kids, don't forget my bones. Und ihr Jugendlichen, vergesst meine Knochen don't nicht. Forget all God did in my life. Vergesst all das nicht, was Gott in meinem Leben getan hat. Because it will build you up. Weil das wird euch aufbauen. Remember those who led you. Gedenkt eurer Führer. Don't forget those who spoke the word of God to you. Vergesst diejenigen nicht, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. And consider the result of their conduct. Und schaut den Ausgang ihres Wandels an. Wow. By faith, Joseph mentioned the Exodus. Im Glauben erwähnte Josef den Auszug. In Hebrews 11. In Hebräer 11. Here he is, he's dying. Da ist er liegt im Sterben. Brothers, come here. Brüder, kommt her. I'm about to die. Ich werde sterben. I'm about to cross over the great river. Ich werde hinübergehen über den I love you guys. It's been wonderful. Ich liebe euch Jungs und es war wunderbar. One thing. Eine Sache. Don't forget my bones. Vergesst meine Knochen nicht. God's gonna take care of you. Gott wird sich um euch I'm kümmern. Leaving now. Ich gehe jetzt. I know I was the great governor, but God's the bigger governor. Ich war der große Leiter hier, das I'm weiß ich. Aber Gott ist der wirklich now. Große Führer. I'm going over. Ich gehe jetzt hinüber in diese Stadt. Right now. Ich fühle mich da schon wie Abfall. I'm going over. Ich gehe dort hinüber. Swear to me. Schwört mir. Swear to me. Schwört mir. You won't forget my bones. Dass ihr meine Knochen nicht vergessen werdet. Forget them. No, no, no. Swear. Nein, wir werden sie nicht vergessen. I'm telling you, we won't. Na, schwört mir. No, no, no, no, no, no. Swear. Schwört. Swear? Schwört. Swear. Schwört das. Okay. Right now? Okay, jetzt? Swear. Schwört. All of us? Alle von uns? Swear. Schwört. We swear. Wir schwören. By the name of God. Im Namen Gottes. El Shaddai, Elohim, Adonai. El Shaddai, Elohim und Adonai. The God of Abraham, Isaac and Jacob. Gott Abrahams, Isaac we und Jakob. We swear to you, Joseph. We wir swear. Schwören dir jetzt, Joseph. That we'll take your bones. Dass wir deine Gebeine mitnehmen. Thank you. Danke. Wow. He made them swear. Er hat sie zum Schwören gebracht. And it was interesting if you turn with me to one last place. Wenn ihr noch eine Stelle mit mir aufschlägt. In Joshua chapter 24. Und zwar in Joshua 24. Joshua is the sixth book in the Bible. Joshua ist das sechste Buch in der Bibel. You don't know your Bible so well. Okay, verse 29. Vers 29. And it came about after these things that Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, died, being 110 years old. Und es geschah nach diesen Dingen, dass Josua, der Sohn des Nun, der Knecht des Herrn, im Alter von 110 Jahren starb. For those who don't know who Joshua was, für diejenigen unter euch, die nicht wissen, wer Josua war, he took over when Moses died. Er hat die Regentschaft übernommen, als der Mose starb. He led Israel into the promised land. Und er hat Israel in das verheißene Land hineingeführt. As the military general. Als ein militärischer General. Verse 30. Joshua is dead now. Vers 30. Der Josua ist nun tot. And they buried him in the territory of his inheritance in Timnath-Serah. Und man begrub ihn im Gebiet seines Erbteils in Timnath-Serah, which is in the hill country of Ephraim on the north of Mount Gash. Das im Gebirge Ephraim liegt, nördlich vom Berg Gash. Israel served the Lord all the days of Joshua. Und Israel diente dem Herrn alle Tage Josuas. And all the days of the elders who survived Joshua. Und alle Tage der Ältesten, die Josua überlebten. Isn't that great? Das ist nicht wunderbar? And had known all the deeds of the Lord which he had done for Israel. Und die das ganze Werk des Herrn kannten, das er für Israel getan hatte. Right? Wonderful. They served under Joshua. Sie dienten unter Josua. Joshua died. Der Josua starb. The elders had the testimony of all that God had done. Die Ältesten behielten das Zeugnis von dem, was alles Gott getan hatte. And because of that testimony, Israel continued to serve the Lord. Und wegen dieses Zeugnisses fuhr Israel fort, dem Herrn zu dienen. Verse 32. Vers 32. Now they buried the bones of Joseph. Und die Gebeine Josefs, which the sons of Israel brought up from Egypt, die die Söhne Israel aus Ägypten heraufgebracht hatten, begruben sie. At Shechem. In Sichem. In the piece of ground which Jacob had bought from the sons of Hamor, the father of Shechem, for 100 pieces of money. Sie begruben sie in Sichem auf dem Feldstück, das Jakob von den Söhnen Hamors, des Vaters von Sichem, für 100 Kesita gekauft hatte. We'll just close with this. Wir wollen mit dem jetzt abschließen. They buried his bones. Sie begruben seine Gebeine at the end of the conquest. Am Ende der Eroberung. They came to the promised land. Sie kamen in das verheißene Land. Joshua had the bones now. Joshua hatte nun die Moses Gebeine. Is dead. Der Mose ist tot. Joshua has the bones. Joshua hat Where's die Gebeine. The bones of Joseph? Wo sind die Knochen von Joseph? We've got them now. Let's go into the promised land. Wir haben sie jetzt. Wir wollen in das verheißene Land hinein. And they cross over. Und sie überqueren das. And there's Jericho. Und da ist Jericho. And maybe somebody says, let's bury the bones of Joseph now. Und vielleicht hat jemand gesagt, lasst uns jetzt die Knochen von Josef begraben. I don't want to carry this anymore. Ich möchte das jetzt nicht mehr länger tragen. We've been carrying these bones for generations. Wir haben diese Knochen jetzt generationenlang mitgenommen. Let's bury it and let's settle it. Just bury them. We're here. Wir wollen das jetzt einfach eingraben und wollen das beenden hier. We know where the grave of Jacob is. Wir wissen, wo das Grab von Jakob ist. No. Nein. No. We carry the bones until the end of the conquest. Wir werden diese Gebeine weitertragen bis zum Ende der Eroberung. Why? Warum? Those bones were a testimony of God's faithfulness. Weil diese Knochen waren ein Zeugnis für die Treue They Gottes. Carried those bones with them. Sie trugen diese Gebeine mit sich mit. And at the end, when every tribe had their inheritance. Und am Ende, als jeder Stamm seinen Erbteil empfing, they had a funeral. Dann gab es das Begräbnis. It was all over. Es war alles vorbei. Joshua was dead. Joshua war dann tot. And then they buried the bones. Dann haben sie diese Knochen bestattet. Great testimony, isn't it? Ein großes Zeugnis, nicht wahr? What about us? Wie schaut's mit uns aus? What will they remember when we're gone? Was werden sie sagen, wenn wir mal weg sind? What will they think about? Worüber werden sie dann nachdenken? The next generation. Die nächste Generation. You know, a crisis today. Eine Krise heute. Looks very big. Schaut sehr groß aus. In about 10 years it looks like a little anthill. Aber nach 10 Jahren schaut sie dann ganz klein aus. Like it looks like Mount Everest today, you know. Heute schaut es aus wie der Mount Everest. And in about 10 years it looks like a little anthill. Und nach 10 Jahren schaut es aus wie ein kleiner Ameisenhügel. Even when we look back at our huge mountains. Selbst wenn wir zurückblicken auf unsere riesigen Berge da. They look very small after we're, you know, after they're in the past. Die schauen dann sehr klein aus, wenn sie in der Vergangenheit liegen. So whatever I'm going through today. Also was immer ich heute durchmache. Let's say the bigger the better. Sagen wir doch, je größer, umso besser. The bigger my crisis today, the bigger the testimony tomorrow. Je größer die Krise heute ist, umso größer wird auch das Zeugnis morgen sein. The easier to remember. Umso leichter wird man sich daran erinnern. The greater testimony to the kids. Ein größeres Zeugnis wird es sein für die Jugendlichen. What will they remember about me? Woran werden sie sich erinnern in Bezug auf mich? That I was a man of faith. Dass ich ein Mann des Glaubens a woman war, of faith, eine Frau des Glaubens, that I confessed the promises, dass ich Verheißungen bekannt habe. What will they take from me? Was werden sie mitnehmen von mir? Will they carry my bones? Werden sie meine Knochen mitnehmen? You know, those bones still live. Wisst ihr, diese Knochen, sie leben noch. Bones. You remember the story of Elisha? Erinnert ihr euch an die Geschichte von Elisha? Elisha died. They buried Elisha. Der Elisha ist gestorben und er wurde begraben. He was in the tomb. Er war da im Grab. And the Moabites came. Und dann kamen die Moabiter. And they were in the land, they were kind of stealing and killing people. Und die waren im Land und sie plünderten und sie töteten Menschen. And one of the Jews died, you know. Und einer der Juden starb. And they were having a funeral. Und es kam zu einem Begräbnis. This is in 2 Kings 13. Das steht im 2. Könige 13. And they wanted to bury this friend. Sie wollten diesen Freund begraben. And they went to dig a grave. Sie wollten ein Grab ausheben. But the Moabites were there. Aber die Moabiter waren da. The Moabites. Die Moabiter. Oh my goodness, the Moabites. Oh meine Güte, die Moabiter. What should we do? Was sollen wir tun? Dig the grave? Das Grab ausheben? No, the Moabites, they'll kill us. Nein, da die Moabiter, die werden uns umbringen. What do we do with the body? Was machen wir mit dem Leichnam? Well, we put it somewhere. Nun, wir werden ihn irgendwo hin tun. Let's find a grave somewhere. We just throw it in with someone else. Wir werden irgendwo ein Grab finden, wir werden ihn dort rein tun. Look over there. Schaut doch da drüben. A grave. Ein Grab. A tomb. Eine Gruft. Let's open it up. Wir wollen die öffnen. Just stick them in here. Da, schmeißen wir, geben wir da rein. And they put the body in. Und sie legen den Leichnam da hinein. But you know whose grave it was? Aber wisst ihr, welche Gruft das war? The grave of Elisha. Das war die Gruft von dem Elisha. And they put this dead body. Und sie zerren da diesen toten Leichnam. Just put him in here. Da, legen wir ihn da hinein. And they start to walk away. Und dann beginnen sie dort wegzugehen. And all of a sudden they hear, "Hey!" Und plötzlich hören sie, "Nobody out here!" Ich bin da. What's that? "Nobody out here!" "Hey! Hey!" It says that when he touched the bones of Elisha, es heißt, dass er diesen Leichnam von Elisha berührte. He rose from the dead. Da wurde er von den Toten. And here's this guy in here with these bones, you know, like, he's dead. Und da ist dieser Mann. And suddenly he wakes up like. Und plötzlich wacht er wieder auf. Hey, I'm out of here. Hey, ich will da raus. He's got bones all around him. Überall die Knochen. And this is the same with us. Und genauso ist es bei uns. Our testimony. Unser Zeugnis. Even when it's just on paper later. Und wenn das auch nur auf dem Papier steht. And we're long gone in heaven. Und zwar Jahre danach, wenn wir schon im Himmel sein werden. And someone reads it or hears it. Und jemand liest das oder hört davon. Let me tell you. Lass mir dir etwas erzählen. Let me tell you the things that God did in that person's life. Ich will dir etwas erzählen von den Dingen, die Gott im Leben dieses Menschen gemacht hat. Our bones, our story. Unsere Gebeine, das sind unsere Geschichten, unsere Zeugnisse. That is now eternal. Das ist jetzt für alle Ewigkeit. Will raise someone from the dead. Das wird jemanden von den Toten auferwecken. Someone will come in contact with my testimony. Jemand wird mit meinem Zeugnis in Berührung kommen. My picture. Mit meinem Bild. And they'll take my bones with them. Und dieser Mensch wird meine Gebeine mitnehmen. So just to close. Um jetzt abzuschließen. What am I going through today? Was mache ich heute durch? It may be very difficult. Es kann vielleicht sehr schwierig sein. But for sure, the more difficult, aber ganz sicherlich, umso schwieriger, the greater the testimony will be. Umso größer wird auch das Zeugnis sein. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, Vater im Himmel, we thank you for your faithfulness tonight. Wir danken dir für deine Treue heute Abend. Thank you for all you've done in our lives. Danke für all das, was du in unserem Leben gemacht hast. And in so many lives. Und in so vielen anderen Leben. Father, we want to walk by faith. Vater, wir wollen im Glauben gehen. Trusting the things that you say. Auf Dinge vertrauen, die du gesagt hast. Maybe there's somebody here tonight. Und vielleicht ist jemand hier heute Abend. If you die, wenn du stirbst, you don't know where you would go. Dann weißt du nicht, wohin du kommst. Jesus said these words. Jesus hat folgende Worte gesagt. For God so loved the world, Gott hat die Welt so sehr geliebt, that he sent his only begotten Son, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, that whosoever would believe in him, damit jeder, der an ihn glaubt, would not perish, nicht verloren geht, but have eternal life, sondern ewiges Leben hat, will have eternal life. Er wird ewiges Leben haben. Do you want eternal life tonight? Möchtest du heute das ewige Leben? Then trust the words of Jesus. Dann vertraue auf die Worte von Jesus. In a prayer. In einem Gebet. Say, dear God. Sage, lieber Gott. Give me eternal life. Gib mir das ewige Leben. Based on what you say. Beruhend auf dem, was du gesagt hast. Through Jesus. Durch Jesus. I am a sinner. Ich bin ein Sünder. Forgive me. Vergib mir. I pray. Darum bitte ich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.